Auf einen Cappuccino will ich noch bleiben. Die Mädchen hier sind ein Kapitel für sich. Dieses Kapitel muss ich noch schreiben. Das ist keine Kleinigkeit für mich. Dieser Typ Hamburgerin, hochgewachsen, meist blond und vom Wochenende segelt er leicht gebräunt, streicht sich mit einer laxen Bewegung durchs Haar, um dann zuzuhören. Was man so plaudert, lächelt nur mit den Zähnen, langweilt sich, schaut zu mir rüber und durch mich hindurch muss leicht dabei gähnen, legt cool und lasziv die Hand an den Mund. Wie war ich vor Gier und vor Sehnsucht zerfressen, so lange Zeit dumm und so kurze Zeit jung, von solchen Mädchen verhext und besessen, wie schmerzhaft ist noch die Erinnerung. Ich glaub, den törichte Träume versunken, diese Schöne mit kaltem, gleichgültigem Blick bewahren für den, die sie lieben, den Funken, die Glut und die Leidenschaft auf. Und das Glück. Was hätten sie sonst denn so streng zu bewachen, als glimmende Funken unter dem Eis? Ich konnte sie nie zu Flammen entfachen, falls jemand das kann, was ich nicht weiß. Alle wütende Geilheit, aufrichtige Liebe, Unterwerfung in hündischer Demut geduckt, jeder laut hämmernde Herzschlag erbliebe, ohne Echo von Wänden aus Watte verschluckt. Denn ihr eigenes Herz schlägt kurz, hart, trocken, sie erkennen einander an diesem Klang, manche scheinbar vollendet gegossenen Glocken sind stumm, ohne dröhnenden, vollen Gesang. Ja, ich lerne nur langsam, es gibt klügere Leute, es ist, wie es ist, und es tut mir nicht leid, und in all meinen Irrtümern sehe ich heute doch keine Minute verschwendeter Zeit.